Abschnitt 5 aus Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Das Posthaus und die Mamsell. Der Kommerzienrat Mahlhuber stand noch, wie wir ihn im vorigen Kapitel verlassen, viele Minuten lang wirklich sprachlos vor Erstaunen und Überraschung da, bis er selbst das Rollen der Räder nicht mehr hören konnte. »Gute Nacht, Herr Kommerzienrat«, hatte der Mensch gesagt, der die ganze Fahrt hindurch keine Silbe gesprochen und den er einmal für einen Engländer und dann für taubstumm gehalten, bis er zu der Überzeugung kam, dass es doch am Ende ein Engländer sein könne. »Gute Nacht, Herr Kommerzienrat«. Woher, um des Himmels willen, wusste der Mann seinen Namen? »Nu, was soll denn hier mit den Sachen werden?« fragte in diesem Augenblick eine Stimme hinter ihm, und als er sich umdrehte, stand eine Art Zwitterding von Postillon und Hausknecht, oben in Uniform und unten in Unterhosen und Pantoffeln, mit einer Nachtmütze auf dem Kopfe und einer Stalllaterne in der Hand neben ihm und deutete auf die neben ihm aufgeschichteten Koffer und Hutschachtel. »Es kommt heute Abend keine Post mehr.« »So? Das tut mir leid«, sagte Herr Mahlhuber ganz in Gedanken. »Oder es macht eigentlich nichts«, setzte er dann sich besinnend hinzu, »denn ich werde hier übernachten.« »Hier in der Post?« fragte der Mann und leuchtete ihm erstaunt ins Gesicht. »Nun, wird hier nicht gleich ein Wirtshaus gehalten?« fragte der Reisende, etwas unangenehm überrascht. »Man hat es mir doch gesagt.« »Wirtshaus? Nee, nicht so recht. Die Schenke ist da drüben«, lautete die etwas barsche Antwort. »Hm«, sagte der Kommerzienrat und sah etwas misstrauisch nach dem niedern, düstern Gebäude hinüber, in dessen unterer Stube nur Licht brannte. »Und kann man da etwas zu essen und ein gutes Bett bekommen?« »Zu essen, ja«, sagte der Mann und leuchtete über die Koffer hin, nach deren Zustand den Passagier selber zu beurteilen. »Gutes Bett aber nee, wenn Sie nicht auf der Streu mit den Fuhrleuten schlafen wollen.« »Auf der Streu schlafen?« wiederholte der an jede häusliche Bequemlichkeit gewöhnte Mann entsetzt. »Wie kann ich auf der Streu schlafen?« »Ja, das weiß ich nicht, wenn Sie's nicht wissen«, sagte der halbe Hausknecht gleichgültig. »Aber sollen die Koffer hier auf der Straße stehen bleiben?« »Und in der Post ist keine Möglichkeit, unterzukommen?« »Fragen kann man noch immer«, sagte der Mann, seine Laterne niedersetzend und seine Hosen etwas in die Höhe ziehend. »Manchmal nimmt die Mamsell Gäste ein, manchmal nicht, wie es ja gerade passt.« Und ohne eine Antwort abzuwarten, schlenderte er langsam, den Kommerzienrat bei den Koffern und der Laterne zurücklassend, in die Post hinein, die schmale, steinerne Treppe hinauf. Die Mamsell, wie er die gleich darauf in der Tür erscheinende Dame genannt, schien aber seiner Beredsamkeit nicht haben widerstehen zu können, denn ihre gastliche Stimme rief gleich darauf von der Treppe aus ein eben nicht ermunterndes, aber doch auf weitere Erklärungen sich einlassendes: »Wer ist denn da?« Die Gefahr, die Nacht, wegen der er die Postfahrt unterbrochen, auf einer Streu zubringen zu müssen, machte den Kommerzienrat beredt. Er ging näher zur Tür, stellte sich der Dame, unter dem Lichte der Stalllaterne, die er zu dem Zwecke hoch in die Höhe hielt, als einen Reisenden vor, der seiner Gesundheit wegen nicht mit der Post weitergefahren wäre und das Ärgste befürchten müsste, wenn er nicht die Nacht in einem warmen Bette zubringen könne, und war sogar schon im Begriff, auf seine Leber und vielleicht auch auf die mit ihr in Verbindung stehende Balggeschwulst einzugehen, als die Mamsell, die rasch den gesetzten achtbaren Bürger oder vielleicht gar Staatsbeamten in ihm erkannte, ihr tröstliches und schon viel freundlicheres »Treten Sie näher«, ihm hinüberrief und den teilweisen Postbeamten beorderte, des Herrn Sachen in die grüne Stube hinaufzutragen. Grüne Stube. Schon das Wort klang behaglich, und mit einem leise gemurmelten »Gott sei Dank« griff Herr Mahlhuber seine Sachen auf und folgte dem mit einem Koffer und der Stalllaterne vorausgehenden dienstbaren Individuum die Treppe hinauf in das Haus. Die nächste Stunde verging dem Reisenden übrigens in dem unbehaglichen Gefühle, keinen Platz zu haben, wo man zu Hause ist. Es war ihm alles fremd und unwohnlich in der fremden Stube. Die hölzernen Stühle, der wunderbare Geruch, die niedere räucherige Decke, die schrecklichen Bilder an den Wänden, Karikaturen von Heiligen und Märtyrern und einen Napoleon dazwischen, der auf der Spitze eines Gletschers galoppiert, während an der gegenüberliegenden Wand schlechte Lithografien von Landesvätern und Landesmüttern hingen. Unheimlich auch sah der alte Wandschrank aus, wo neben einer alten Wiener Stutzuhr mit alabasternen Säulen ein grün angestrichener Gipsmops stand, der früher einmal einen beweglichen Kopf gehabt und mit ängstlich verdrehtem Halse jetzt in die Stube unter sich hinunterstarrte, während auf der anderen Seite eine weithalsige, oben eingebrochene Glaskaraffe einen Büschel Schilfblüte mit einigen rot- und gelb gefärbten Strohblumen hielt. Die Mamsell lenkte jedoch seine Aufmerksamkeit von den übrigen Gegenständen ab, denn sie erkundigte sich nach den Befehlen des Gastes wegen Abendbrot. Die Auswahl war freilich sehr beschränkt, also leicht getroffen. Aufgewärmter Kalbsbraten mit getrockneten Birnen und einer halben Flasche Rotwein. Vom Besten, wie er noch vorsichtig hinzusetzte, denn die altmodischen, dick geschliffenen Weingläser mit viereckigem Fuße erweckten eine dunkle Ahnung von sauerem Landwein in ihm, die er nicht gleich wieder von sich abscheuchen konnte. »Kommen Sie schon von weit her?« fragte jetzt die Mamsell, die sich die Schürze an der einen Seite aufgesteckt und die Ärmel, man wusste eigentlich nicht recht weshalb, in die Höhe gekrempelt hatte. »Von Giedelsbach«, sagte der Kommerzienrat in seiner Unschuld, und darüber hinaus, setzte er dann etwas rascher hinzu, denn er hatte sich ja einmal vorgenommen, inkognito zu reisen. Die Mamsell war eine nicht gerade sehr junge Dame in ihren besten Jahren, so 32 vielleicht, aber mit sonst noch sehr jugendlichem Äußern, langen Locken, zurückgescheitelten Haaren und großen goldemaillierten Ringen in den Ohren. Auch der Schnitt ihres Kleides gehörte jedenfalls einem vergangenen Alter an, während sie die Fragen an den Gast mit einer schüchternen, mädchenhaften Verschämtheit, die in eigentümlichem Widerspruch zu ihren ersten Worten, als sie noch in der Tür stand, richtete. »Ach, Giedelsbach liegt so schön«, nahm die Mamsell den Anknüpfungspunkt an den einen bekannten Namen. »Es ist von jeher mein Lieblingswunsch gewesen, dort zu wohnen. Das muss ein wahres Paradies sein. Sind Sie dort bekannt?« »Wenig«, sagte der Kommerzienrat, seine Vaterstadt verleugnend. »Das Essen ist wohl bald fertig?« »Den Augenblick«, sagte die Mamsell, fast unwillkürlich bei der Frage halb von ihrem Stuhle aufstehend und dann wieder auf den Sitz zurücksinkend. »Aber was ich gleich fragen wollte, haben Sie Geschäfte in Otzleben?« »Wo?« fragte der Kommerzienrat erstaunt. »In Otzleben.« »Otzleben? Wo liegt das?« »Nun, hier der Ort, wo wir uns befinden.« »Der heißt Otzleben? So?« »Nein, ich wollte nur hier übernachten.« »Nicht wahr? Der Kalbsbraten ist gleich fertig.« »Jawohl, den Augenblick«, sagte die Mamsell, wieder von ihrem Sitze aufschnellend und der Kommerzienrat stand ebenfalls auf und ging indessen mit raschen Schritten im Zimmer auf und nieder. Es fröstelte ihn, und wie der Sand auf den Dielen, ein ganz ungewohntes Gefühl, unter seinen Füßen knirschte, kam ihm bei dem düstern, auf dem Tische brennenden einzelnen Talglichte das Zimmer noch einmal so still und öde vor, als es ihm im Anfange erschien. Die Hausmagd öffnete in diesem Augenblick die Tür und kam mit einem zwar groben, aber reinlichen Tischtuche herein, das sie ausbreitete, Teller, Messer und Gabel mit dem großen Salzfass darauf arrangierte und dann wieder hinausging, das Abendbrot hereinzuholen. Die Mamsell hatte indessen eins von den geschliffenen Weingläsern von der Kommode genommen und mit dem Schürzenzipfel einigen darin gesammelten Staub und mehrere tote Fliegen herausgewischt, dann stellte sie die Flasche auf den Tisch, und wenige Minuten später konnte sich der Kommerzienrat zu dem in langer Brühe schwimmenden aufgebratenen Kalbsstoß niedersetzen und nach Herzenslust zulangen. »Heute ist ja wohl auf der Post ein Unglück geschehen«, fragte endlich die Mamsell, die ihm gegenüber Platz genommen nach einer hinreichenden Pause. »Ein Unglück?« sagte der Kommerzienrat überrascht zu ihr aufschauend, indem er einen Augenblick mit Kauen einhielt. »Wieso ein Unglück?« »Es soll einem der Passagiere ein geladenes Pistol losgegangen sein«, hat der Postillon erzählt. »Der Postillon sollte sich um seine Pferde bekümmern«, brummte Herr Mahlhuber. »Da tät er gescheiter.« »Er hat doch niemanden getroffen«, fragte die Mamsell mit einiger Entschlossenheit weiter, der Sache auf den Grund zu kommen. »Wer?« sagte der Kommerzienrat. »Der Postillon?« »Nein, der Passagier.« »Nicht, dass ich wüsste«, sagte dieser, die indessen eingestellte Beschäftigung wieder mit frischen Kräften aufnehmend. So mitteilend er sonst war, wo er irgendjemanden fand, mit dem er sich unterhalten und vielleicht die Geschichte seiner Krankheit und Leiden anbringen konnte, so schüchtern und zurückhaltend war er heute geworden, wo eben die Erzählung solche furchtbare Folgen gehabt. Und die neugierige Wirtschafterin musste es bald aufgeben, aus dem schweigsamen Gaste Neuigkeiten herauszulocken, von denen er am Ende gar nichts wusste oder die er im andern Falle Grund hatte zu verschweigen. Namen und Stand ihres Gastes zu erfahren, besaß sie aber noch ein anderes Mittel, das Fremdenbuch. Und als er vom Tische aufstand und sich das letzte Glas Wein aus seiner Flasche, der er gar wacker zugesprochen, einschenkte, schob sie ihm das mit einem freundlichen Knicks zur Beachtung hin. Dem Kommerzienrat blieb keine andere Wahl, als sich da einzuschreiben. Und Hieronymus Mahlhuber stand bald darauf in zierlicher Schrift über Namen- und Wohnortsrubrik zugleich hinweg, die letztere dadurch geschickt umgehend. Stand, das Co. hatte er schon in aller Unschuld der alten Gewohnheit folgend begonnen, als er sich eines Besseren besann und die beiden Buchstaben zu einem P umformte, dem er sein Rivatmann dahinter setzte. Die übrigen Kolonnen füllte er so gewissenhaft wie möglich aus und bat dann seine freundliche Wirtin, ihm seine Schlafstätte anzuweisen, da er entsetzlich müde sei und auszuruhen wünsche. »Und wann kommt die Post morgen früh wieder vorbei?« »Zurück nach Giedelsbach?« »Nein, den anderen Weg.« »Was hatte er in Giedelsbach zu tun?« »Die andere? Um 9 Uhr.« Eher noch ein paar Minuten früher. Das passte ihm, und er bestellte, dass er dann morgen früh etwa um 7:45 geweckt würde und einen starken, heißen Kaffee vorfände. Die Mamsell versprach, alles aufs Beste zu besorgen. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Klaus Missfeld.